B. Ideologische Aspekte. Erstens. Wie gut sind Ihre politischen Vorstellungen nach dem Besuch der ersten Veranstaltungen oder Treffen der nationalen Bewegung eigentlich erfüllt worden? War das alles eher so, wie Sie sich das vorgestellt haben, oder was war vielleicht auch anders? Also die ersten größeren Gemeinschaftserlebnisse wie die Sonnenwende und Führergeburtstagsfeiern in Mainz haben mich ungeheuer beeindruckt. Überall Fackeln, Fahnen, Uniformen und die alten Lieder und endlich war man mal unter seinesgleichen. Sonst immer in der Minorität oder gar völlig allein war man hier unter 100, 150 oder gar 200 Gleichgesinnten. Das wirkte nicht nur für den Augenblick sehr motivierend, sondern nachhaltig. Und durch Fotos konnte man sich dieses großartige Erleben auch später immer wieder ins Gedächtnis rufen. Hinzu kam die Vorfreude auf das nächste Ereignis dieser Art. Das war schon toll.